Abschnitt 4 aus Neue medizinische und anthropologische Märchen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Neue medizinische und anthropologische Märchen von Ludwig Hopf. Fra Bartolomeo. Ein physikalisch-diagnostisches Märchen. Es ist schon lange her, da lebte in einer der engsten Schluchten des Sabinergebirgs, wo nur ein schmaler Pfad am Berge hinführt und tief unten die wilden Wasser rauschen, ein Einsiedler, den die Bewohner der umliegenden kleinen Dörfer Fra Bartolomeo nannten. Woher der hochgewachsene Greis mit den immer traurigen Augen und dem langen weißen Barte gekommen, wusste niemand zu sagen, denn der Diener, welcher ihn eines Tages in die Berge begleitet und ihm geholfen hatte, die Höhle im Berge wohnlich einzurichten, war bald wieder verschwunden, und seither hatte niemand gewagt, den einsamen Mann um Namen und Heimat zu befragen, zumal, da er gar bald in den Ruf besonderer Heiligkeit gekommen war. Dreimal des Tages lag er betend vor einem Kreuze, das er sich selbst aus rohen Hölzern gezimmert hatte. Seine Kleidung war ein grobhaariger Mantel, den eine Bastschnur um die Lenden zusammenhielt. Seine Nahrung waren die Früchte und Wurzeln des Waldes, und niemals kam eine andere Flüssigkeit als das klare Quellwasser des Berges über seine Lippen. Seine einzigen Genossen in der Wildnis waren die Vögel des Waldes, mit welchen er in ganz besonderer Sprache redete, und die so zahm waren, dass sie sich ihm auf einen Pfiff von seinem Munde auf Haupt und Schultern setzten. Gar viele kamen die Schlucht heraufgestiegen, um den frommen Einsiedler zu sehen oder seinen Rat in allen möglichen Nöten des Lebens einzuholen, und niemals ging einer ungetröstet und unberaten von dannen. Wenn seine Hilfe erbeten wurde, stieg er auch selbst, auf seinen langen Stab gestützt, in die Hütten der Armut und des Elends hinab, um zu raten, zu trösten und zu ermahnen. Nur wenn er in Krankheitsfällen helfen sollte, versagte er seinen Beistand und konnte recht grimmig dareinblicken, wenn sie weiter in ihn drangen. »Lasst mich in Ruhe mit euren Krankheiten«, rief er. »Ich verstehe nichts davon und will nichts damit zu schaffen haben. Wozu habt ihr die Ärzte? Geht zu diesen und lasst euch von diesen beraten.« Darüber schüttelten die Leute missvergnügt die Köpfe, und manche Rede wurde laut. »Fra Bartolomeo ist sonst ein so frommer und kluger Mann, der jederzeit das Rechte findet. Warum will er uns einzig nur in Krankheiten seine Hilfe versagen und uns warten lassen, bis es den teuren Ärzten gefällt, in unsere Berge zu steigen?« Und einige besonders Kluge legten den Finger an die Stirne und sprachen, »Wir haben es schon oft gesagt und sagen es immer wieder. Etwas ist hier oben bei ihm nicht ganz richtig.« Eines Morgens, es war schon Herbst, die Nachtigallen und Grasmücken waren nach Süden gezogen und der stille Wald begann sich mit den buntesten Farben zu schmücken, saß Bartolomeo vor der Türe seiner Klause und schnitzte mit kunstreicher Hand an einem hölzernen Bilde des Gekreuzigten. Auf seiner Schulter ruhte sein alter Rabe und zu seinen Füßen jagten sich zwei Eichhörnchen spielend im Laube. Auf einmal sträubte der Rabe sein Gefieder und flog mit krächzendem Schrei auf den nächsten Ast einer Eiche. Die Eichhörnchen aber verschwanden blitzschnell im Gesträuche. Und wie Bartolomeo sich umschaute, gewahrte er einen Hirten aus dem gegenüberliegenden Bergdorfe, der mit eiligen Schritten und keuchendem Atem den Berg zur Klause heraufstürmte. »Ist das nicht Luigi, der Ziegenhirte?« sprach Bartolomeo für sich und beschattete mit der rechten seine Augen. »He, Luigi, Luigi«, rief er, als er den Nähertretenden richtig erkannt hatte. »Wohin in solcher Eile? Willst du zu mir, wie ich vermute? So muss es eine schwere Sache sein, die deine Schritte so beflügelt.« »Ach, Vater Bartolomeo«, sprach der Hirte und sank erschöpft auf den steinernen Sitz zur Seite des Eremiten. »Ein schweres Herzeleid führt mich zu eurer Klause. Mein kleiner Peppo, ihr kennt ihn ja, den schwarzen Krauskopf, der euch so oft die seltenen Blumen von den Bergen gebracht hat, liegt an Erstickungsnöten schwer danieder und wird wohl sterben, wenn ihm nicht im Wälde die rechte Hilfe zuteil wird. So bin ich denn auf den Rat meines Weibes zu euch heraufgekommen und flehe euch an, helft meinem armen Knaben. Da zog Bartholomäo seine Stirne in krause Falten und sprach mit Trauerstimme: Wie kommst du nur auf den Gedanken, bei mir Hilfe für deinen Knaben zu suchen? Habe ich es euch nicht schon oft gesagt, dass ich von Krankheiten nichts verstehe? Und weißt du nicht, dass ich nichts damit zu tun haben will? Warum bleibst du nicht bei deinem Arzte? Das ist ja gerade der Jammer, dass der Arzt aus der ganzen Krankheit nicht klug wird. Von euch aber hat mein Weib Resa in der letzten Nacht geträumt, dass ihr und nur ihr helfen könnt, wenn ihr nur wollt. Um der Barmherzigkeit willen, rief er und umklammerte flehend die Knie des Eremiten. Um der Barmherzigkeit willen, nehmt euren Stab und geht mit mir zu meinem armen Kinde. Höre, Luigi, sprach Bartholomäo. Die Tränen in meinen Augen sagen dir mehr als alles, dass mich deine Worte bis in das Innerste meines Herzens getroffen haben. So will ich dir denn anvertrauen, was ich noch keinem Menschen geoffenbart habe, seitdem ich die Klause in diesem Berge bewohne. Ja, ich will es gestehen, wovon ihr da oben schon lange eine dunkle Ahnung gehabt habt. Ich bin Arzt gewesen und sogar einer der ersten in der ewigen Stadt Rom. Da erkrankte eines Tages die Gemahlin des Herzogs Rinaldi, dessen Leibarzt ich war, und bekam von Tag zu Tag einen kürzeren Atem. Ich aber stand der Krankheit machtlos gegenüber, weil ich dieselbe nicht zu deuten wusste. Plötzlich wurde ich in der Nacht in den Palast des Herzogs gerufen. Ich traf die Herzogin im Sterben und konnte trotz aller Bemühungen das fliehende Leben nicht retten. Da wies mir der Herzog mit heftigen Worten die Türe, und noch heute gellen mir die Verwünschungen in den Ohren, die mir der Zornige nachsandte, während ich an Leib und Seele gebrochen die Treppe hinabstieg. Von Schmerz und Scham gepeinigt, habe ich mich in eure Berge geflüchtet, mit dem Vorsatze, niemals mehr als Arzt an das Bett eines Kranken zu treten. Und nun frage ich dich, Luigi, ob du noch immer wünschtest, dass ich deinen kranken Knaben besuche. Staunend hatte der Hirte den Worten Bartholomäus gelauscht und wollte schon traurigen Herzens auf den Beistand des Eremiten verzichten. Aber als ihm der Traum seines Weibes wieder einfiel, umklammerte er von neuem die Knie des Alten und sprach: »Ich flehe euch an, kommt mit mir, denn eine Ahnung sagt mir, dass es besser mit meinem Peppo wird, wenn ihr ihn nur gesehen habt.« »In Gottes Namen, so sei es«, sprach Bartholomäo und folgte mit rüstigen Schritten dem voranschreitenden Hirten. Nach kurzer Frist hatten sie die Hütte Luigis erreicht, von Resa mit freudestrahlendem Gesichte empfangen. Da lehnte der Knabe, früher ein Bild des fröhlichsten Lebens, mit bleichen Wangen und bläulichen Lippen an den Polstern und Kissen, die man dem Schweratmenden hinter den Rücken geschoben, und schaute mit weit aufgerissenen Augen, in denen sich die Angst seiner Seele spiegelte, den Eintretenden entgegen. »Vater«, rief er, »bringst du den guten Fra Bartholomäo? Die Mutter hat mir gesagt, nur er könne mich wieder gesund machen.« »Ganz das Bild der kranken Herzogin«, murmelte der Eremite für sich. Zu dem Knaben aber sprach er: »Sei getrost, mein Lieber. Wenn es der Himmel will, dass du wieder gesund werdest, so soll auch meine schwache Kraft dazu beitragen. Und nun wollen wir einmal sehen, wo es dir fehlt.« Damit begann er schweigend, den Knaben zu befühlen und zu untersuchen. Wohl erkannte er, dass die Arbeit der Lungen und des Herzens schwer gehemmt sei, was aber das Hindernis bilde, konnte er nicht erkennen. Tief erschüttert verließ er die Kammer des Kranken, nannte den jammernden Eltern einen kühlenden Saft, den sie dem Kranken geben sollten, und eilte hastigen Schrittes, ohne sich noch einmal umzusehen, zurück nach seiner Klause. Lange saß er da auf seinem Steine, das Gesicht in beide Hände begraben, bis ihn auf einmal der Zorn und die Scham über die Erfolglosigkeit seines Ganges emporschnellte. »Erbärmliche Wissenschaft«, rief er, Erbärmliche Kunst, die uns nicht einmal den Sitz und die Ursachen der Krankheiten mit Sicherheit erkennen lässt. Sie ist ja nicht wert, dass man so viel Zeit und Mühe darauf verwendet. Da hörte er von der Eiche, die seitwärts vom Eingang zu seiner Klause stand, ein helles Lachen, und wie er hinüberschaute, sah er seinen Freund, den rotbehaubten Schwarzspecht, an der Rinde hängen und mit kräftigen Hieben darauf loshacken. »Was soll denn dieses Lachen, Martino?« redete er ihn an. »Ich will doch nicht hoffen, dass es mir gilt, mein Freund.« »Und warum nicht?« antwortete der Specht und lachte wieder aus vollem Halse. »Ist es denn nicht zum Lachen, wenn ich meinen gelehrten Freund über die Schwierigkeit einer Sache jammern höre, die so einfach ist wie nur irgendetwas auf der Welt? Du hast mir ja schon oft bei meiner Arbeit an den Bäumen zugeschaut. Ist dir noch niemals aufgefallen, wie ich so sicher und schnell zu den fetten Holzwürmern gelange? Nun, so schau einmal zu, wie ich es mache.« Mit diesen Worten begann er kräftig in die Eiche zu hacken, dass die Späne nur so um seinen Kopf herumflogen. Aber je weiter er eindrang, umso fester wurde das Holz, und von Würmern war keine Spur zu finden. »Siehst du«, sprach der Specht, »es ist so, wie ich es mir beim ersten Schlage gedacht habe. Der Ton klang leer und dumpf. Da ist das Holz fest und gesund und kein Wurm darin zu finden. Aber jetzt merke wohl auf, ich will es an dieser anderen Stelle probieren, wo du das kleine Loch in der Rinde bemerken wirst.« Schon der erste Schlag klang hier hell und hohl, und bald gelangte der Kopf des Spechts in eine Höhle, wo das Holz faul und von Würmern erfüllt war, die einer um den anderen in dem Schnabel des Vogels verschwanden. »Nun, mein Freund«, begann der Specht wieder und blinzelte schlau mit seinen Augen, »hast du noch nichts gemerkt? Ist dir nicht der Gedanke gekommen, dass, was dem Spechte an den Bäumen passt, auch dem Arzte bei den Kranken taugen würde? Gehe hin und probiere es, und du wirst nicht mehr über die Erbärmlichkeit deiner Kunst zu klagen haben.« Mit hellem Schrei schwirrte der Vogel von dannen, Bartolomeo aber stand da und schlug sich mit geballter Faust vor die Stirne. »Ha! Welcher Nebel weicht von meinen Sinnen! Sollte es möglich sein, das, was die Augen nicht sehen und die tastenden Finger nicht fühlen, mit dem Sinne des Gehörs zu erkennen? Dann preise ich den Himmel, der mich Verzweifelten der Natur in die Arme geführt hat, denn nur hier fließt die Quelle, aus der wir armen Sterblichen die wahre Lebensweisheit schöpfen.« Schnell entschlossen nahm er seinen Stab und begab sich wieder auf den Weg zur Hütte des Luigi. Da war großer Jammer über das Fehlschlagen ihrer Hoffnungen, aber wie erstaunten die Armen, als sie den Eremiten von Neuem und diesmal mit erhobenem Haupte und leuchtenden Auges auf das Bett des kranken Peppo zuschreiten sahen. »Zieht den Knaben aus«, befahl er. »Ich habe soeben eine Eingebung erhalten und will noch einmal versuchen, ob ich das Leiden nicht erkennen kann.« Nun legte er einen Finger der linken Hand auf den Rücken des Knaben, bald oben, bald unten, bald links, bald rechts, und begann darauf mit dem starken Mittelfinger der rechten zu klopfen. Da klang es überall von der linken Brust leer, wie wenn an ein volles Fass geschlagen wird. Von der rechten Seite aber kam ein heller Schall, wie von einem leeren Fasse. Die Augen des Alten blitzten immer freudiger unter den weißen Brauen hervor. Aber als er nun auch sein Ohr an den Rücken angelegt und rechts das schlürfende Geräusch des Atmens, links aber kaum eine schwache Spur desselben gehört hatte, da richtete er sich zu seiner vollen Größe auf und rief begeistert, »Triumph! Die Wahrheit ist gefunden und der Knabe kann gerettet werden, denn was seinen Atem so beschwert, dass er zu ersticken glaubt, kann nichts anderes sein als eine Flüssigkeit, die sich wohl als Folge einer Entzündung in der linken Brusthöhle angesammelt hat und auf Lunge und Herz gewaltig drückt. Diese Flüssigkeit muss in Wälder entleert werden, wenn der Knabe nicht in kurzem sterben soll. Darum auf, Luigi, sattle das beste Maultier, das du im Dorfe finden kannst, und reite, so schnell dich seine Füße tragen, zu dem ersten Arzte in Rom, dass er heraufkomme und den Knaben durch einen Einschnitt zwischen den Rippen heile. Ich aber will bei ihm bleiben und alles vorbereiten, was vonnöten ist.« Und so geschah es. Fra Bartolomeo blieb bei dem Kranken die ganze Nacht, wachte über seinen Atem und labte ihn mit starkem Wein, so oft das Herz des Knaben stille zu stehen drohte. Endlich, mit Anbruch des Tages, kam der römische Arzt, gefolgt von Luigi, in größter Eile dahergeritten, und erfuhr von Fra Bartolomeo, dass es die höchste Zeit sei, denn der Knabe liege mit geschlossenen Augen, einem Sterbenden gleich, in den Kissen. Wohl schüttelte der Arzt bedenklich den Kopf und wollte nicht glauben, dass sich in der Brust des Knaben Flüssigkeit befinde. Aber als Bartolomeo schnell seine Untersuchung wiederholte und mit sicherem Finger den Ort bezeichnete, wo die Flüssigkeit am besten abfließen könnte, weigerte er sich nicht länger, den Schnitt an dieser Stelle zu machen, und sah mit Staunen einen dicken Strahl wässerigen Eiters der Brusthöhle entquennen und in kurzer Zeit das ganze untergehaltene Becken füllen. Und nun geschah es, wie Fra Bartolomeo vorausgesagt hatte. Kaum begann die Flüssigkeit sich zu entleeren, so öffnete Peppo die Augen, die Brust begann sich wieder regelmäßig zu heben und das Herz immer fühlbarer und stärker zu schlagen. Da fielen Luigi und Resa mit glücksstrahlenden Augen vor Bartolomeo auf die Knie. Der Arzt aber umarmte den Einsiedler und sprach: »Fra Bartolomeo, ihr seid der größte Meister unserer Zeit. Ich habe durch euch eine Wahrheit kennengelernt, welche die ärztliche Kunst auf einmal aus dem Dunkel der Irrtümer erheben wird. Darum folgt mir nach Rom, und euer Ruhm wird in Bälde in allen Ländern der Erde erschallen.« »Steht auf«, sprach der Einsiedler zu Luigi und Resa, »denn es geziemt sich nicht, vor einem sterblichen Menschen zu knien.« Und zu dem Arzte gewandt: »Habt Dank, mein Freund, für eure gute Meinung. Aber die neue Wahrheit, die ihr mit so begeisterten Worten preiset, verdanke ich nicht meinem eigenen Denken, sondern einer Eingebung des Himmels. Macht sie bekannt in aller Welt zum Heile der Menschheit und nützet sie aus zum Besten eurer Kunst. Ich aber will den Rest meiner Tage in den Bergen beschließen, die ich liebgewonnen habe, und will hier alle meine Kräfte, die mir noch geblieben sind, dem Dienste des Leides opfern.« Der kleine Peppo war zur Freude seiner Eltern schon nach wenigen Wochen genesen und blieb von da an der treueste Begleiter des Eremiten auf allen seinen Wegen. Denn Fra Bartolomeo war nicht zu bewegen, von seiner Klause zu scheiden, obwohl Gesandte von Rom und anderen großen Städten erschienen, um ihm die höchsten Ehrenstellen anzubieten. Er blieb ein Freund der Kranken bis an sein Ende. Und wenn ihn je wieder der Missmut gegen seine Kunst ergreifen wollte, so brauchte nur sein alter Genosse, der Specht Martino, zu rufen. Und alsbald nahm er seinen Stab und wanderte hinaus bei jedem Wind und Wetter. Ende von Abschnitt 4, gelesen von Jessi, Dessau-Roßlau, im Februar 2025.